Sit in the valley down there, no major bar ready. Come and check on Monday, take a come some time with me. In the mountain, put the mouth open, and the mountain, put the mouth say, yeah. My love for you, that will never go away, yeah. Kein Problem, deine Pobacken zu klatschen, bis sie wabbeln, als würden sie eine Laola-Welle machen. Julia Siegel macht übertrieben auf Liebe, denn mein Auto hat mehr PS als geschriebene Briefe. Ich bin der Obergeilste. Nach einer Stunde rammeln Enid Mandys Fotze einem Hoverzeichen. Ihre Konzerte laufen nicht, ihre Karriere ist am Arsch. Kein Penis ist am Start wie bei Mädcheninternat. Tanja ist am Arsch, sie ist pleite mit der Knete und sie geht zu Big Brother wie ein kleiner Libanese. Gina Lisa sah man bei den Misswahlen unter Tränen, denn keiner wollte sie wählen wie die 110. Alle machen dick auf Mainstream-Welle, doch wenn ich auspacke, kann sie nicht mal das A-Team retten. KC Rebel, aka Jason Statham. Ich komm zum Schuss wie David Beckham. Immer diese Kachbars, Hilfe, ich bin am Arsch. Ich muss ein Dampfen, ich will ein bisschen Abstand. Endlich ist es Abend, ich geh in die Rebel-Lounge und sag, ich will den allerbesten Tabak hier im Haus. Ich will Hasso. Gib mir Hasso. Lass den anderen Scheiß weg, ich smoke Hasso. Nur Hasso. Ich smoke Hasso. Gib mir Hasso. Lass den anderen Scheiß weg, ich smoke Hasso. Nur Hasso. Backstage auf Tour, deine Olle wird gefickt. Ganz unscheinbar, wie die Sonnenfinsternis. Ich weiß, dass sie klöten will, mit mir vögeln will und danach schlürfen möchte an der Löwenmilch. Denn wenn es um Ficken geht, ist dein Motto lieber widerlich anstatt wieder nicht, widerlich. Ich bin scheiße zu Frauen und sie lieben es. Mein Ego ist das einzige, was größer als mein Schniedel ist. Jeden Tag sexig, leider untertrieben. Einmal pro Tag wäre leider untertrieben. Meine Quote ist so hoch, denn sogar an einem schlechten Tag fick ich D-prominente Bitches wie der Bachelor. Sonnenbrille, Gucci-Muster. Weiber treffen sich, geben Kopf und schlucken runter. Und warum ich eure Alten gefickt hab? Weil sie KC verehren, so wie alte Ägypter. Immer diese Kachbars, Hilfe, ich bin am Arsch. Ich muss ein Dampfen, ich will ein bisschen Abstand. Endlich ist es Abend, ich geh in die Rebel-Lounge und sag, ich will den allerbesten Tabak hier im Haus. Ich will Hasso. Gib mir Hasso. Lass den anderen Scheiß weg, ich smoke Hasso. Nur Hasso. Ich smoke Hasso. Gib mir Hasso. Lass den anderen Scheiß weg, ich smoke Hasso. Nur Hasso.